Text 21. Differenzen zwischen Frauen. Zur Positionsbestimmung und Kritik des postmodernen Feminismus. Jutta Sommerbauer, Redakteurin von Kontext 21, veröffentlichte im Herbst 2003 im Unrast Verlag ihr Buch Differenzen zwischen Frauen zur Positionsbestimmung und Kritik des postmodernen Feminismus. Darin gibt sie nicht nur den Stand der feministischen und postfeministischen Debatte wieder, die stark vom postmodernen Diskurs einer Judith Butler oder Sayla Benhabib geprägt ist, sondern kritisiert den Ansatz der Differenzen und Identitäten, die sich letztlich in immer kleinere Identitäten aufspalten ließen und die gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen und Interessen von Frauen oft außer Acht lassen. Jutta Sommerbauer geht es dabei nicht darum, zu einem weißen, heterosexuellen Mittelstandsfeminismus der 70er Jahre zurückzukehren, sondern die problematischen Aspekte postmoderner Identitätspolitik zu kritisieren und dem Beliebigwerden feministischer Theorie etwas entgegenzusetzen. Im Jänner 2004 stellte sie im Ernst-Kirchweger-Haus in Wien ihr Buch und ihre wichtigsten Kritikpunkte vor. Sendungsgestaltung, ökologische Winkel Wien Ökoli, Musik, Massive Attack. Differenzen zwischen Frauen. Gibt man diesen Begriff in eine Internetsuchmaschine ein, dann erhält man bei Weitem nicht nur Informationen über das Buch, das ich heute hier präsentiere. Bei meiner Recherche bei google.de bin ich auf mehr als 300 Treffer gestoßen. Eine beachtliche Anzahl, die eindrucksvoll auf dieses neue Paradigma der zeitgenössischen feministischen Theorie verweist. In Büchern, Aufsätzen, Artikeln, Forschungskonzepten, Studien und Veranstaltungen lässt sich in den letzten Jahren eine zunehmende Beschäftigung mit diesem Konzept beobachten. Auf einer Internetseite zum Thema Cyberfeminismus wird der Stand der Diskussion unter dem Titel Die Frau und die Frauen auf den Punkt gebracht. Das möchte ich jetzt gern zitieren zur Illustration. Die Thematisierung von Ausschlüssen durch die Produktion starrer Identitäten hat den Begriff von Frau vervielfältigt, den Blick für die Differenzen unter Frauen geschärft. Wie jedoch ist bei Beachtung der Differenzen zwischen Frauen ein positiver Bezug auf den Begriff der Frau überhaupt noch möglich? Wiederholen feministische Ansätze die Produktion eines Begriffes, Bildes von Frau in ihren Diskursen? Wie können sie mit diesem Problem umgehen? Auch in weniger theorielastigen und eher frauenbewegten Zusammenhängen werden Debatten dieser Art geführt. Diskussionen und Workshops setzen sich selbstkritisch mit dem feministisch-kollektiven Wir auseinander. Man verweist auf die neu entdeckte bunte Vielfalt von Perspektiven, die den feministischen Kurs bereichern und pluraler gestalten würde. Etwa seit Anfang, Mitte der 90er Jahre ist es also auch im deutschsprachigen Raum unerlässlich geworden, in Diskussionen und Texten auf die Verschiedenheit der weiblichen Identitäten hinzuweisen. Dass es die Frau in Anführungszeichen nicht gibt und Frauen eben nur mehr im Plural zu haben seien, stellt dabei die oftmals wiederholte Erkenntnis vieler Abhandlungen dar. wie diese Unterschiedlichkeit besser berücksichtigt werden könnte und wie Bündnisse zwischen den verschiedenen Frauengruppen geschlossen werden könnten, sind zu den wichtigsten Fragen für feministische Politikentwürfe avanciert. Allerdings mehrten sich zumindest in letzter Zeit auch ein paar Stimmen, die diese Entwicklung in Richtung Beachtung und Anerkennung der Achsen der Differenz nicht nur positiv bewerten. Gudrun Axeli-Knapp, eine deutsche Soziologin, hat beispielsweise angemerkt, dass in der Debatte häufig unklar bleibt, was unter dem Begriff Differenz nun genau verstanden wird. Cornelia Klinger wiederum hat darauf hingewiesen, dass jede Frage nach den Differenzen die problematische Tendenz verstärkt, das Augenmerk auf das Sein und Wesen der Subjekte zu richten, so schreibt sie. Eine radikalere Ablehnung kommt von der Wertkritikerin Roswitha Scholz, die, Zitat, die wechselseitigen Radikalexotisierungen und die Schau des Einzelnen als Charakteristikum der Differenzendebatte sieht. Mit eben diesen Problematiken habe ich mich auch in meinem Buch beschäftigt. In meiner Untersuchung wird die Differenzendebatte mit einer geschlechter- und gesellschaftskritischen Perspektive konfrontiert und die Frage nach dem emanzipatorischen Gehalt der Differenzendebatte gestellt. Hierbei hat mich interessiert, ob diese neue Differenzendebatte die feministische Kritik und Handlungsfähigkeit wirklich erweitert. In theoretischer Hinsicht ist zu diskutieren, ob mit der geforderten Einbeziehung multipler Unterdrückungsachsen die feministische Analyse gesellschaftlicher Herrschaftszusammenhänge wirklich umfassender und mehrdimensionaler wird. Besteht nicht die Gefahr, dass ein Defizit der Frauenforschung, nämlich die Konzentration einzig auf Frauen, fortgesetzt wird? Und bezüglich der politischen Praxis ist wiederum zu fragen, ob der Ansatz der Differenzen zwischen Frauen überhaupt eine gangbare Perspektive für feministische Politik bietet. Was bedeutet es für den Zustand der feministischen Bewegung, wenn nicht mehr die radikale Veränderung im Vordergrund steht, sondern die Forderung der Anerkennung von Differenzen in der gegenwärtigen Gesellschaft? So gesehen ist das Thema auch ein Prüfstein für die gesellschaftspolitische Relevanz der zeitgenössischen feministischen Theorie und Praxis. Es geht mir, wie ich ausdrücklich anfügen möchte, keineswegs um eine Rückkehr zum sogenannten weißen heterosexuellen Mittelschichtsfeminismus, der von einigen Autorinnen als Negativschablone zum Differenzenansatz vorgebracht wird. Denn grundsätzlich ist die Zielsetzung der aktuellen Differenzendiskussion, über Kritik von Ethnozentrismus und anderen unzulässigen Verallgemeinerungen eine Einbeziehung aller Frauen in das Programm des Feminismus zu erreichen, natürlich erfreulich. Gegenüber früheren einschränkenden Konzepten kann dies sicher als Weiterentwicklung und Demokratisierung gewertet werden. Dennoch gehe ich davon aus, dass die Ausrichtung und Entwicklung, die diese Debatte genommen hat, wenig positiv zu bewerten ist. Ja, und ich hoffe jetzt im Folgenden zeigen zu können, dass weder die Rückkehr zum stabilen, identitätspolitisch aufgeladenen Begriff der Frau, noch die endlose Pluralisierungsbewegung in die vielen verschiedenen Frauen eine gangbare Perspektive darstellen. die Popularisierung der Differenzen. Das Schwelgen in Vielfalt und Fragmentierung, das Genießen des Spiels der Differenzen und das Zelebrieren von Opazität, von Brechungen und von Heteronormität ist kennzeichnend für die vorherrschende Stimmung in der gegenwärtigen feministischen Theorie und Praxis. Das konstatiert die amerikanische Theoretikerin Sayla Benhabib. Aber wie kam es eigentlich zum Siegeszug der Differenzen? Ich meine, es lassen sich in diesem Zusammenhang zwei konstitutive Entwicklungsschritte anführen. Erstens die frühe Kritik von marginalisierten Frauen, wie zum Beispiel die Interventionen schwarzer Feministinnen hinsichtlich des weißen Feminismus. Und zweitens die postmoderne Popularisierung des Differenzbegriffs. Ja, zum ersten Punkt. In den US-amerikanischen feministischen Debatten lässt sich feststellen, dass sich seit Anfang Mitte der 80er Jahre die Kritik von Women of Color, Lesben und Frauen aus der Arbeiterklasse vermehrt Gehör verschafft hat. Frühere sogenannte Quasi-Meta-Erzählungen mit ihrer Annahme einer universalen weiblichen Abhängigkeit und ihrer Beschränkung auf die häusliche Sphäre wurden zunehmend Gegenstand einer Kritik, die diese Konzentration als implizite Bezugnahme auf weiße angelsächsische Frauen entlarvte. Autorinnen wie Adrienne Rich wiederum beschäftigen sich mit dem heterosexistischen Bias eines Gutteils der feministischen Theorie. Ein Angelpunkt dieser unterschiedlichen Ansätze war die Kritik an einer universal angenommenen Schwesternschaft, also dieser Sisterhood im Englischen, die die pluralen Lebensrealitäten von Frauen verdecke und so unterschiedliche Formen des Sexismus, aber auch anderer Unterdrückungsachsen tendenziell dethematisiere. So beschäftigten sich unter anderem Bell Hooks, Angela Davis oder Gloria Joseph mit der Geschichte schwarzer Frauen und äußerten Kritik an der unzureichenden Thematisierung von Rassismus durch die Frauenbewegung. Das Anliegen der Theoretikerinnen war die Anerkennung und Integration des schwarzen Feminismus in das feministische Theoriegebäude, das dann erst seinem Universalitätsanspruch gerecht werden könne. Auch die Identitätsfindung als schwarze Frau bzw. Woman of Color und die Entwicklung eines politischen Programms stand im Vordergrund. Diese Texte wurden im Laufe der Zeit relativ breit rezipiert und die Sensibilität gegenüber unterschiedlichen Identitäten und Differenzen fand in postmodernen und postkolonialen Theorien weitere Anregungen. An dieser Stelle kann ich natürlich keinen ausführlichen Überblick über die postmodern-feministische Konstellation geben, nur so viel. Angeregt durch die spezifische Kritik der postmodernen Theorie an der westlichen Philosophie und an der Moderne haben sich auch in der feministischen Theorie Strömungen herausgebildet, die Konzepte wie Autonomie, Subjektivität, Rationalität, Vernunft, Essentialismus, Universalismus in Frage stellen. Im Zuge dieser Destabilisierung wurden auch dualistische Denkmuster des alten Feminismus bemängelt. So alten in Anführungszeichen, der sogenannte 70er-Jahre-Feminismus ist damit gemeint. Vorstellungen einer essentiellen weiblichen Identität und Identitätspolitik wurden einer harten Kritik ausgesetzt. Das prominenteste Beispiel einer solchen Gender-Theorie stellt wohl Judith Butler dar. Normative Vorstellungen von Weiblichkeit und Identitätspolitik präsentieren sich nunmehr als machtvolle Diskurse, als Prozesse der Normierung, als politische Akte, durch die bestimmte Ein- und Ausschlüsse vorgenommen werden. Feministische Entwürfe, die von der Existenz essentiell weiblicher Eigenschaften ausgehen, werden von der postmodernen feministischen Theorie besonders scharf kritisiert. Unmittelbar daran schließt die Frage an, welche diskursiven Ausschlüsse die feministische Theorie bzw. der eigene Aktivismus selbst erzeugt. Der Feminismus wird mitunter als eine Form totalisierender Metatheorie kritisiert, der die Kategorie Geschlecht bzw. Frauenunterdrückung als universale Grundlage nehme, ohne diese ausreichend zu kontextualisieren oder andere Diskriminierungsachsen genügend zu beachten. Als Reaktion auf die Kritik an essentialisierenden Konzepten von der Frau gerieten also die unterschiedlichen Positionierungen und Identitäten von Frauen ins Blickfeld. gegenüber einem Insistieren auf der Vorrangigkeit der Geschlechterdifferenz bzw. des Geschlechterverhältnisses wird nun die Aufmerksamkeit auf die Genusgruppe der Frauen verlagert und nach Verschiedenheit innerhalb dieser Kategorie gefragt. Positionen, die das Geschlechterverhältnis als zentrales Moment einer feministischen Analyse begreifen, wird vorgeworfen, dass in dieser Perspektive Frauen und Männer gleichsam als Einheitsbegriffe konzeptionalisiert werden. Begriffscontainern gleich gäbe es in diesem Denkschema keinen Platz mehr für Differenzen innerhalb des Geschlechts. Und diese Unterschiede oder Differenzen zwischen Frauen werden durchaus in verschiedenen, also in unterschiedlicher Hinsicht festgestellt. Dazu ein Zitat von Brigitte Kosek. Ich zitiere: Die geschlechtlichen Subjekte, die das Wir bilden, sind simultan und multipel entlang verschiedener Achsen wie Geschichte, Ethnizität, Rassismus, Heterosexismus, sexuelle Präferenzen, Klasse, Kaste, Nation, Region, Religion, Alter, Kindersprache, körperliche Fähigkeiten, Sichtweisen, persönliche Potenziale und Befindlichkeiten und so weiter bestimmt. Zitat Ende. Soweit die österreichische Theoretikerin. Nun möchte ich einige inhaltliche Probleme dieses Ansatzes anführen. Erstens, die Wiederauflage des Identitätsdiskurses im postmodernen Gewand. Mit der Thematisierung der Differenzen wird häufig die Absicht verfolgt, Gruppenidentitäten und Gruppenunterschiede positiv zu bewerten und zu fördern. Einer solchen Position geht es also darum, Unterschiede zwischen Frauen als Gegenantwort auf den Ethnozentrismus und Kulturimperialismus als eine Bereicherung und Vielfalt herauszustreichen und mithin andere kollektive Identitäten zu stärken und deren Werte anzuerkennen, wie es Iris Marion Young ausdrückt. Dem gültigen Verständnis von Differenz als Abweichung von einer weißen, heterosexuellen und so weiter Norm soll ein Begriff von Differenz als positive Wertschätzung von Vielfalt entgegengesetzt werden, eine Differenz, die nicht hierarchisch ist. Um ein Beispiel zu geben, die Theoretikerin Renate Nikant kritisiert die Konstruktion von kohärenten Identitäten, die eine alle Frauen verbindende Weiblichkeit postulieren würden. Als neue Strategie spricht sie sich für eine, Zitat, Neuformulierung von überholten Identitätspolitiken oder für eine radikalere, positive Identität aus. Es geht ja daher nicht um die Kritik von Identität an sich, sondern um Modelle einer angeblich weniger problematischen, weil multiplen bzw. bindestrichartigen Rekonstruktion. Euphorisch fordert die Autorin ein Freisetzen der Differenzen ein. Ich zitiere sie jetzt. Konkret für feministische Politik könnte dies zum Beispiel heißen, eine Vervielfältigung geschlechtlicher Identitäten zu ermöglichen, das weibliche Subjekt so neu zu chiffrieren, dass es sich immer wieder in einem Regenbogen unkodierter und wunderschöner Möglichkeiten spalten kann. Zitat Ende. Nikant schreibt weiter, dass, Zitat, nicht wenige Menschen außerdem nicht nur im Land einer Identität leben, sondern im Grenzland von mehreren Identitäten. In dieser Auffassung erscheinen Differenzen als gleichsam voluntaristische Akte, die einfach positiv aufgeladen werden. Eine Benennung des gesellschaftlichen Zusammenhangs, der Ungleichheit und Diskriminierung durchsetzt, bleibt hingegen aus. Thank you. problematisch halte ich das im Zug dieser Debatte populär gewordene Aufzählen von Identitätsmerkmalen. Als ein Beispiel unter vielen zitiere ich Teresa De Lauretis, die sich als, Zitat, weiße, feministische, lesbische, Kriegerin, Theoretikerin, Mutter bezeichnet. Diese Selbstidentifizierungen verweisen recht deutlich auf die identitätstheoretische Fixierung des Diskurses, der Sozialstrukturen als subjektive Befindlichkeiten präsentiert. Im Unterschied zum alten Identitätsdiskurs erscheint der neue freilich im Plural. Statt der einen alles bestimmenden Differenz gibt es jetzt eben plurale Differenzen. Durch die Identitätenaddition wird Komplexität und vollständigere Erfassung der sozialen Verortung suggeriert. Doch diese bleibt meist oberflächlich und äußerlich. Die zerteilende Perspektive der Identitätenaneinanderreihung ist auch politisch fragwürdig. Die Spaltung in neuerliche Unterschiede, die mit Sicherheit immer gefunden werden können, ist bis ins Unendliche fortsetzbar. Zweitens, die Festschreibung der Ungleichheit. Wie bereits angedeutet, werden die Differenzen vor allem kulturell, subjektbezogen und individualistisch definiert. Das bringt spezifische Probleme mit sich, die im schlimmsten Fall zu einer Verharmlosung von Ungleichheit führen. Ich möchte dazu die US-amerikanische Theoretikerin Elizabeth Spelman zitieren. In ihrem bekannten Buch Inessential Woman, Problems of Exclusion in Feminist Thought, thematisiert sie die Wichtigkeit der Kritik essentialistischer Vorstellungen von der Frau, in Anführungszeichen. Ja. Diese würde sich einer Mittelklasse-Norm von Weiblichkeit bedienen, unzulässige Gemeinsamkeiten aller Frauen postulieren und Gender von anderen Aspekten unserer Identitäten abtrennen, wie Spelman schreibt. Rasse, Klasse und andere Identitätsformen würden im Idealbild der sogenannten essentialistischen Frau systematisch verschwiegen und als feministisch zu thematisierendes Anliegen unkenntlich gemacht. Das Aufzeigen der Vielfalt weiblicher Identitäten und die Anerkennung der Existenz vieler Arten von Frauen ist daher Spelmans Anliegen. Die Autorin betrachtet die Differenzen nicht als aufzulösende, sondern als Unterschiede aller Frauen, als die spezifischen Frauen, die sie sind, das ist ein Zitat, die zur Sprache gebracht werden sollen. Geschlecht, Klasse und Rasse werden als den Personen anhaftende, feststehende Identitätsmerkmale betrachtet und nicht als aus einem übergreifenden gesellschaftlichen Zusammenhang hervorgegangene Kategorien. Die Diskriminierung der anderen Frauen wird von Spelman vor allem mit dem personalisierenden Begriff des Privilegs sozial besser gestellter Frauen zu erklären versucht. Als Lösungsperspektive gibt sie den gut gemeinten, pädagogisch toleranten Rat, dass die weißen Mittelklassefrauen endlich die anderen Frauen beachten und ihnen zuhören sollten. Der Aufruf gegen Ignoranz und gegen das Weiterbestehen von Machtverhältnissen hinter einer oberflächlichen Vorstellung von Solidarität ist natürlich grundsätzlich etwas Positives. Bei der Autorin nimmt er allerdings weitgehend den Charakter eines individualistischen sich ins Fremde hineinfühlens auf Beziehungsebene an. Und so schreibt sie dann auch, ich zitiere: Trotz der Unterschiede muss ich versuchen, mich in ihre Welt einzufühlen, eine Welt, die ich bis jetzt nicht kenne und die ich sicher nicht über Nacht kennenlernen kann. Und daher versuche ich mir, abhängig davon, wie viel ich weiß, vorzustellen, wie diese Welt ist. Mit diesem Toleranzprogramm lassen sich gesellschaftliche Antagonismen aber nicht aufheben. Sie werden damit höchstens verdeckt und befriedet, weil als Sache des persönlichen Umgangs individualisiert. 3, Dekonstruktion im luftleeren Raum. Im Folgenden möchte ich noch eine dritte Problematik dieses Differenzenkonzepts darstellen, und zwar am Beispiel von Birgit Wartenpfuhl. Ihr geht es vor allem darum, Differenzen permanent in Bewegung zu bringen, im Sinne von Butlers Diktum, Zitat, die Kategorie Frau zu einem Schauplatz möglicher Umdeutung zu erklären, Zitat Ende. In dieser Ausformung zielt das Differenzentheorem primär auf das Verwirren, Verschieben und Umdeuten der Identitätsgrenzen sowie auf das Vervielfältigen der Differenzen. Aus dekonstruktivistischer Sicht gibt es keinen Grund, an positiv formulierten Differenzen festzuhalten. Wartenpfuhl sieht den einzig möglichen Weg in einer Dekonstruktion von Identitätslogiken, welche die Trennung von binären Oppositionen angreift und deren jeweilige Begriffsgrenzen zu verschieben versucht. Ich zitiere sie jetzt. Indem erkannt wird, wie das eine in und durch das andere geschaffen wird und wie Diskurse ineinander und durcheinander greifend zirkulieren, wird es möglich, Trennungen binärer Oppositionen wie Okzident, Orient, Zentrum, Peripherie zu verschieben und ihre Grenzen zu verrücken. In diesem Sinn geht es der Theoretikerin nicht um die Anerkennung der marginalisierten Frauen, sondern um die Dekonstruktion des Begriffs Marginalität, der auch eine Infragestellung seines Gegenübers des Zentrums beinhaltet. Eine Dezentrierung oder auch eine Dekonstruktion bedeutet immer, die Machtfrage zu stellen. Denn durch das Verschieben von Grenzen wird Macht neu verhandelt, so schreibt sie. Hier zeigt sich auch die Nähe zu Butlers Ansatz. Dieser geht ja ebenso davon aus, dass mithilfe des dekonstruktivistischen Einspruchs das Feld der Frauen unbezeichnbar wird, wodurch keine Identitätskategorie mehr privilegiert werden kann. Das Verwirren, Verschieben und Umdeuten der Identitätsgrenzen sowie das Vervielfältigen der Differenzen lasse eine neue Form von Politik entstehen, die nicht länger mehr als, Zitat, Satz von Verfahren verstanden wird, die aus den angeblichen Interessen vorgefertigter Subjekte abgeleitet werden. Das ist ein Butler-Zugang. Dieses Programm bleibt allerdings merkwürdig, inhaltsarm, formalistisch und ortlos. Hierin spiegelt sich eine allgemeine Schwierigkeit dieses anti-essentialistischen Ansatzes wider, nämlich das Problem, das Modell der Dekonstruktion auf soziale Verhältnisse zu übertragen. Wartenpfuhl gibt keine Hinweise, wie die Vervielfältigung und das Verschieben der Identitätsgrenzen nun konkret aussehen könnte, beziehungsweise ob es neben der symbolischen Ebene auch zur Verschiebung von Herrschaft kommen kann. Und welche Folgen hätte eine Verschiebung von Herrschaft? Wohin soll sie verschoben werden? In den Begrifflichkeiten selbst drückt sich die einseitige Konzentration auf die symbolisch-theatrale Ebene aus. Auch Judith Butler bezeichnet Frauen wiederholt als einen Schauplatz, dem freies Spiel gegeben werden soll, damit bislang unvorhergesehene Bedeutungen zum Tragen kommen können. Wartenpfuhls Forderung für eine feministische Politik, Zitat, sich nicht zusammenzuschließen, Zitat Ende, liest sich wie ein Echo von Butlers Modell, welches ebenfalls fordert, dass, Zitat, Risse zwischen und unter Frauen geschützt und aufgewertet werden. Ja, man soll diese ständige Spaltung als grundlosen Grund der feministischen Theorie sogar bejahen. Zitat Ende. Ohne konkret inhaltlich motiviert zu sein, bleibt Wartenpfuhls Perspektive in einem schlechten Sinn schematisch und modellhaft abstrakt. Der dekonstruktivistisch orientierte Ansatz schlägt sich auf die Seite des Subjekts, welche die Konstruktion der neuen Frau mit sich selbst ausmachen muss. Eine strukturtheoretische Erweiterung bzw. Bezugnahme des Konzepts auf Institutionen oder gesellschaftstheoretischer Ebene entfällt, genauso wie der Versuch der Bestimmung der Beziehung zum Geschlechterverhältnis. Das liegt eben daran, da Geschlecht nur subjekttheoretisch als Identitätskategorie, nicht aber im Sinne von Geschlechtszugehörigkeit, die materiell in den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess eingebunden ist, verstanden wird. Da der Differenzendiskurs Zwänge politökonomischer Natur nicht thematisiert, wohnt ihm eine spezifische verharmlosende Wirkungsweise inne. Butler wie Wartenpfuhl betrachten einseitig die positive Seite der Differenzierungsprozesse. Für sie stellt die Pluralisierung der Geschlechter ein Zeichen gesteigerter Freiheit und eine Unterminierung der gesellschaftlichen Normen dar. Dass mit dieser Unterminierung aber wiederum eine Integration einhergeht, sich die Fragmentierung mit der Uniformierung verbindet, wollen sie nicht sehen. Dies beanstandet auch Cornelia Eichhorn, die bereits vor einiger Zeit Folgendes feststellte. Und jetzt zitiere ich sie, das ist ein längeres Zitat, das ist vielleicht eh einigen bekannt, aber ich finde es ganz nett. Gegenwärtig, wo viel von einer Pluralisierung der Lebensstile, dem Anwachsen räumlicher, politischer und sozialer Mobilität, der Zunahme biografischer Wahlmöglichkeiten und Ähnlichem die Rede ist, wenn es um die Entwicklungstendenzen in den kapitalistischen Zentren geht, kann eine Vervielfältigung der Bedeutungen und Pluralisierung der Identitäten auch einer Anpassung an die Erfordernisse dieser Entwicklungen gleichkommen. Es ist noch nicht lange her, da wurde die Anforderung an Frauen, vielfältig und flexibel, Mutter und Vater, Kumpel und Freundin, Geliebte und Kampfgefährte, Karriere- und Putzfrau in einer zu sein, als Teil der sexistischen Arbeitsteilung begriffen und als Zumutung zurückgewiesen. Heute hingegen könnte Frau mit Butler glauben, hinter dieser Anforderung das Licht der Freiheit aufblitzen zu sehen. Zitat Ende. Die Differenzendebatte bleibt in ihrer Binnenorientierung auf das Subjekt verhaftet und kann daher kaum kritische Aussagen über den materiellen gesellschaftlichen Prozess treffen. Die kulturelle Ebene bzw. die Ebene der Repräsentation ist die bestimmende. Die materiellen Verhältnisse werden ausgeklammert, ja sie scheinen als eigenständige Realität häufig nicht einmal existent. Dass die Auflösungserscheinungen des Subjekts nämlich durchaus Hand in Hand mit der postfordistischen gesellschaftlichen Flexibilisierung gehen, bleibt unbegriffen. Und noch ein vierter Punkt, die Abwesenheit des Geschlechterverhältnisses. Wie schon erwähnt, argumentiert der Differenzenansatz im Wesentlichen verengt auf der Ebene der Kultur. In welchem Zusammenhang die Differenzen zwischen Frauen mit Fragen der politischen Ökonomie oder der Institutionalisierung der Geschlechterdifferenz als Geschlechterverhältnis stehen, wird kaum thematisiert. Diese Kulturalisierung des Sozialen, auf die man hier trifft, hat angesichts der gegenwärtigen neoliberalen Restrukturierung der politischen Ökonomie fatale Konsequenzen. Wenn es im Zuge globaler Transformationen im Geschlechterverhältnis wirklich zu immer sichtbar werdenden sozialen Ungleichheiten zwischen Frauen kommt, dann werden gerade gesellschaftstheoretische Einschätzungen und mitunter empirische Überprüfungen dieser These benötigt. Weder die alleinige Konzentration auf die sogenannten problematischen Bezeichnungspraxen des Feminismus, noch auf diskursive Konstruktionsverfahren oder die partikularistische Mobilisierung von Differenzen geben zufriedenstellende Antworten. In der einseitigen Orientierung auf Frauen setzt sich ein Versäumnis der Frauenforschung fort. Das Geschlechterverhältnis wird außen vor gelassen. Die Frage nach dessen Rolle bei der Organisierung von Gesellschaft im Allgemeinen kann daher nicht angemessen beantwortet werden. Auch das Verhältnis der Kategorien untereinander bleibt eher vage. Es gelte aber doch zu klären, ob zum Beispiel eine konstitutiv für die andere ist oder ob die Möglichkeit der Ableitung einzelner Differenzen aus anderen besteht, beziehungsweise wie ein Zusammendenken dieser zu konzeptionalisieren wäre. Letztlich scheitert der Ansatz gerade an diesem Punkt. Selbst seine Vertreterinnen müssen einräumen, dass das geforderte multiple Kategorien einbeziehende Analyseprogramm nicht so einfach einzulösen ist. Ich habe schon eingangs Brigitte Kosek zitiert, die die Beachtung einer ganzen langen Liste von Analysekategorien fordert. Dieselbe Autorin gesteht an späterer Stelle, dass es, Zitat, unmöglich sei, einem Machtsystem allumfassend gerecht zu werden. Dies ist eine uneinlösbare Ambition und eine Allmachtsfantasie. Möglich ist jedoch, zumindest mehr als eine Differenz und ihre Verbindungen zueinander zu untersuchen. Angesichts der eingangs geäußerten umfassenden Ambitionen kann man dieses Zitat nur als Kapitulation vor dem eigenen Anspruch bezeichnen. Die im Kontext der Debatte ausformulierte Lehre für den Feminismus lautet in den Worten von Teresa De Lauretis etwa folgendermaßen, Zitat, wir sollten diese Konflikte oder Differenzen nicht verdecken oder übergehen, sondern wir sollten fortfahren, sie zu artikulieren und zu untersuchen. Wir sollten einander zuhören und gelegentlich auch weghören. Zitat Ende. Dem Aufdecken von Widersprüchen wäre grundsätzlich nichts entgegenzusetzen. Manchmal scheint jedoch eher das mustergültige Bekennen der eigenen Verortung oder die sich vollständig wähnende, aufzählende Aneinanderreihung einem neuen feministischen Harmoniebedürfnis zu entspringen. Differenzen, radikale Kritik am alten Feminismus oder politischer Weichspüler? Ich meine, dass das neue Paradigma zwar ein paar feministische Versäumnisse zum Verschwinden gebracht hat, jedoch mit nicht minder problematischen Annahmen neue Probleme verursacht hat. Zwar wird von den Anhängerinnen eine neue Politikorientierung behauptet, doch wie ich gezeigt habe, sind das größtenteils individualistische Handlungsanleitungen, die größeren Umfang vermissen lassen. Thank you. sind, möchte ich noch ein paar Punkte nennen, die mir für, ja, als Anregung einfach für feministische Theoretisierungen jenseits von Identitätspolitik und Dekonstruktion wichtig erscheinen. Die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft hat sich nicht einfach in Luft aufgelöst, auch wenn in den meisten feministischen Büchern davon keine Rede mehr ist. Es käme also umso mehr darauf an, die heutigen Formen der geschlechtsspezifischen Vergesellschaftung einer Kritik auszusetzen. Anders als beispielsweise Judith Butler, die schreibt, dass eine Gesellschaftstheorie gut daran täte, Zitat, die Grundlagen, die sie notwendigerweise zugrunde legt, auch wieder in Frage zu stellen, und die fordert, dass diese Infragestellung im Mittelpunkt jedes radikalen politischen Projekts zu stehen habe, Zitat Ende, meine ich, dass gerade diese pauschale Absage an Analysefähigkeit und Begriffsbildungen die feministische Theorie in ein theoretisches und politisches ausstellt. Begriffe sind dann zu revidieren, wenn sie aufgrund gesellschaftlicher Veränderung ihren Anspruch nicht mehr gerecht werden, aber nicht um ihrer selbst willen. Anstatt eine formalistische Infragestellung zum Angelpunkt einer Gesellschaftstheorie zu machen, muss es doch gerade deren mindestes Aufgabe sein, von ihrem Gegenstand einen Begriff zu haben. Zweiter Punkt. Aus der Perspektive der Differenzendebatte ist die alte feministische Gleichheitsdifferenzdiskussion eine von gestern, aus deren Raster man bereits getreten ist. Denn die Einheitsbegriffe von Gleichheit und Differenz sind ja angeblich längst dekonstruiert bzw. in der Pluralität aufgelöst. Ich habe bereits die Problematiken dieser Vervielfältigung dargelegt. Meiner Meinung nach müsste eine kritisch-feministische Perspektive einen anderen Ansatzpunkt wählen. Es sind nach wie vor die spezifischen Problematiken von Gleichheit und von Differenz transparent zu machen. Denn gerade anhand der alten Diskussion von Gleichheits- und Differenzbegriff offenbart sich eine No-Win-Situation. Während die Differenz nichts anderes als die altbekannte weibliche Partikularität bestätigt, die die patriarchale Gesellschaft den Frauen sowieso zugesteht, zielt die Gleichheitsposition auf eine Teilnahme und damit Teilhabe am beschädigten Leben. Eine reflexive und kritische Position kann nur darin bestehen, die weibliche Partikularität, für die die Differenz steht, und die Unterordnung unter die abstrakte Gleichheit gleichermaßen zu problematisieren. Es ist plausibel zu machen, warum die gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse beide Optionen gleichermaßen unattraktiv werden lassen. Dass in einer von Herrschaft durchzogenen Gesellschaft der Traum vom nicht-hierarchischen Ausleben der Differenz oder Differenzen genauso eine Chimäre bleibt wie die Gleichheitsforderung, die zwar löblicherweise die Ungleichbehandlung der Frauen aufheben will, die freie Verwirklichung des Individuums aber systematisch untergräbt. Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen, die in feministischen Zusammenhängen so beliebten Aussagen wie Frauen denken, wirtschaften, leben anders, die in der postmodernen Pluralisierung noch vervielfacht werden können, damit alle verschiedenen Gruppen von Frauen schließlich zu ihrer eigenen Wahrheit finden, also diese Aussagen verdecken, dass gewisse Optionen, die die Gesellschaft anbietet, einfach nicht ausreichen. Diese Bestätigung der Differenz verhindert letztlich ein Denken der Veränderung. Erst in einer freien Gesellschaft wäre aber eine freie Verwirklichung von Differenzen zwischen Menschen denkbar. Und so wichtig es andererseits auch ist, aufzuzeigen, dass Frauen systematisch aus gewissen Arbeitsbereichen und Branchen noch immer ausgeschlossen werden, so sehr kann sich eine kritische Position nicht mit dem Einmahnen dieses Vorenthaltenen begnügen. Ob Frauen nun gleiche, die anderen oder gar andere sind, das sind ja nur Variationen ein und derselben Frage, die zwangsläufig eine identitäre Festschreibung mit sich zieht. Anstelle des gängigen Missverständnisses und der Überbetonung von Feminismus als Identitätsfrage könnte eine Fokussierung auf Herrschaftskritik und auf Probleme der soziopolitischen, das heißt strukturellen Ungleichheit, wieder die transformatorische und damit emanzipatorische Ausrichtung feministischer Kritik ermöglichen. Feministische Kritik hat nicht die Selbstidentifikation mit einer positiven weiblichen Identität im Sinn, sondern strebt die Veränderung der geschlechtlichen und auch anderer Konstruktionsregeln der Gesellschaft an. Dazu braucht es keine positive Selbstidentifikation mit einem Kollektiv. Die Wiener Philosophin Hertha Nagel-Dotzekal schlägt eine negative Neubestimmung des feministischen Wir vor. Das möchte ich kurz zitieren. Das feministische Wir, sei es nun im Hinblick auf alle Frauen oder auf bestimmte Gruppen gesprochen, signalisiert Übereinstimmung im Engagement gegen Unterdrückung. Doch besteht die Gemeinsamkeit in diesem Fall nicht in einem geteilten Wesen, sondern in einem geteilten Problem, nämlich im Faktum der Diskriminierung. Damit ist das Übereinstimmende nichts, was den Frauen ursprünglich inhärent wäre, sondern es wird von außen auferlegt und soll gerade überwunden werden. Zitat Ende. Es handelt sich daher nicht um ein ewiges, ahistorisches Wir, sondern sein Bestehen leitet sich aus der Existenz einer als nicht zufriedenstellend definierten gesellschaftlichen Situation ab. Es existiert nicht deshalb, weil Frauen ihre Vielfalt zelebrieren und sich in Identitätsexperimenten üben wollen und auch nicht, um immer wieder neue Bündnisse auf einer identitären Basis zu schaffen, sondern dieses Wir begreift sich als im gesellschaftlichen Prozess entstandener Zusammenschluss, der auf seine Abschaffung hofft. Das war eine Sendung der Ökologischen Linken, Ökoli Wien. Informationen zur Ökoli Wien und unsere Texte finden sich im Internet unter www.oekoli.cjb.net. Das vorgestellte Buch von Jutta Sommerbauer, Differenzen zwischen Frauen zur Positionsbestimmung und Kritik des postmodernen Feminismus, ist im Unrast Verlag mit der ISBN 389-771-3004 zum Preis von 13 Euro erschienen.